Wir haben Mittwoch, den 2.10.2013, fast genau 17 Uhr. Ich begrüße euch, liebe Hörer, zur 57. Ausgabe von Vierecken zu Elva, Poccio, aber natürlich begrüße ich auch dich. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hallo, sagt er. Ja, Mensch, was war das gestern Abend für ein spannender Champions League-Abend, oder? Gespickt mit ein bisschen Breaking Bad, aber im Grunde genommen war es ja dann doch ein schöner Champions League-Abend, oder? War ja Also schon. ich glaube, das Ruhrgebiet hat gefeiert, oder? Kann man nicht Das anders sagen. Ruhrgebiet stand Kopf, kann man fast schon sagen. Ich habe da bei Sky sowas gehört wie die Renommierclubs des Ruhrgebietes. Mir war das neu, dass es da Renommierclubs gibt. Aber anscheinend gibt es die da und die sind der FC Schalke und Das, Borussia Dortmund und die ja. haben gut gespielt gestern. Großartig, großartig, großartig, großartig. Aber lassen Sie sich zu weit vorgreifen. Und zwar habe ich doch wieder hier einen Ablaufplan, der so seinesgleichen sucht. Ja. Und ich habe da auch den siebten Spieltag aufgeschrieben, denn ich habe ja gesagt, nach dem siebten Spieltag kann man den ersten Blick mal wagen, wie Den sieht es denn aus Check-ups. bei den ganzen Clubs? Und ich finde, das kann man doch mal kurz machen, dass man ganz schnell, Pacho, ganz schnell einfach mal alle 18 Clubs kurz durchcheckt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht aber gar nicht gut aus. Oder vielleicht wie im Falle Augsburg, die Achter sind, Junge, Junge, Junge, damit hätte aber gar keiner gerechnet, oder? Aber erstmal zum siebten Spieltag gab es da großartig Überraschungen oder Skandale oder Flitzer Oder Greenpeace-Aktivisten. oder mehr weiß ich nicht. Ricky hat mir gerade geschrieben. Ist bestimmt der PK oder so gerade. In welcher? In jeder. Das kann sein. In der Mehrzweck-PK. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen durch. Augsburg, Gladbach, es ist ja quasi dein Steckenpferd. BMG, wie ich ganz gerne sage. Ich bin ja der Meinung, vermarktet diesen Club als BMG. Da habt ihr auch auf Übersee habt ihr da eine gute Chance, eine Weltmarke zu werden. Klingt Aber gut, ne? klingt gut, BMG. BMG. Aber so ein Motherfucker würde da hinten auch noch passen. Motherfucking BIMG. Ja. Was war da los gegen Augsburg? Ich habe ja gesagt, gegen Augsburg ist es schwer zu gewinnen. Das steht bei mir immer noch. Und der Einzige, der da auf Sieg getippt hat, das ist der verblendete Gladbach-Fan. Was denn? Da darf ich doch mal davon ausgehen, dass ein Verein, der den Anspruch hat, um die internationalen Plätze mitzuspielen, Ja. auswärts in Augsburg auch mal gewinnen kann, oder? Da darf man doch als Fan auch mal von ausgehen, Ganz oder? ehrlich, ich sehe nur die Top-Clubs in der Lage, Augsburg heim zu besiegen. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Wer sind die Top-Clubs? Bayern, Leverkusen und Dortmund. Und dann ist Schicht im Schacht in Augsburg, oder was? Da ist nicht viel zu holen. Ich schwöre es dir, das meine ich ernst. Ja, das glaube ich dir, wenn du das sagst. Es klingt nur sehr euphorisch. Mit Siegen, also dass man da unbedingt verliert gegen Augsburg, das meine ich damit nicht, aber die rühren da an Zementern, als sie vor 14 Tagen oder wann das war, in Hannover gespielt haben. Das war so eine zähe Angelegenheit. Mit Ach und Krach, mit 45 Handelfmetern auf allen Seiten, hat 96 da 2:1 gewonnen. Aber auch nur, weil irgendwie in der HDI-Arena man eigentlich nur gewinnen kann. Irgendwie ist es, glaube ich, Ist in wie den. die eingebaute Vorfahrt bei Es ist, Mercedes, ne? genau. Das ist irgendwie in den Statuten festgeschrieben, dass 96 nur noch in der HDI-Arena gewinnen darf. Aber ich sag's nochmal, Augsburg heim ist eine Weltmacht. Also es war ein spannendes Spiel, kann man nicht sagen, ne? Es ging immer hin und her. Es fehlten ungefähr 7 Minuten zum ersten Auswärtssieg der Gladbacher, denn der Ausgleich der Augsburger fiel recht spät. Ansonsten war es, naja, man muss auch zugeben, von den Gladbachern jetzt nicht das beste Spiel. Also an manchen Stellen war es wirklich sehr nett anzusehen. Die üblichen Verdächtigen mit Kruse und Raphael, die für mich auch absolut gutes Spiel gemacht haben. Aber zum Beispiel Hermann hat mir in der Partie nicht so gut gefallen, kam nicht so rüber, wie er es kann. Wie wir es wissen, dass er es kann. Und ja, also ein 2:2 ist auf jeden Fall der erste Auswärtspunkt. Gehen wir noch mal positiv an die Sache ran diese Saison. Eben drum. Also man sollte ja immer das Positive grundsätzlich aus jeder Situation ziehen. Ganz genau. Ebenso, ja, man sollte auch aus einer Niederlage gegen Dortmund 0:5 das Positive rausziehen, und zwar das Positive aus dieser Niederlage aus Sicht des SC Freiburg ist, man hätte auch 0:6 verlieren können. Mindestens das, aber hast du das Spiel angeguckt, mal als Ja, Zusammenfassung oder ja, so? ja. Also die Dortmunder hätten das auch locker 7-0, 8-0 gewinnen können. In der ersten Halbzeit aber schon. Ja, genau. Freiburg ist ein bisschen bemitleidenswert im Moment, weil die haben natürlich auch starke Gegner dann auch, aber die finden im Moment echt noch nicht zusammen. Und ja, so eine Klatsche, die kann psychisch schon sehr wehtun, auf jeden Fall. Es tut ja auch weh, ne? Unser Christian. Es tut uns ja auch für den Christian wirklich leid. Ah, dass ich extra seinen Hochzeitsanzug rausgekramt, aber naja, gut. Ich glaube, das war noch der Kommunionsanzug. In der Euroleague geht es ja noch weiter für die. Ich glaube, morgen, ne? Für die Breisgauer, ja, ja. Die Breisgau-Brasilianer. Dann die dritte Begegnung war FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg. Ein schmuckloses 1-0, nie gefährdet. Nächstes Spiel, Bayer 04, Leverkusen gegen... Wenn kein Spektakel ist, merkt ihr was? Wenn kein Spektakel ist, ne, dann... Nächstes Spiel, ja. Überhaupt nicht. Wenn wir wieder erwartend heute City wegballern sollten, dann werde ich auch da nicht großartig drüber reden, denn ich versuche meine Clubs 96 und den FC Bayern München auf einem normalen Wortniveau hier zu halten, also nicht bevorzugt oder so. Also ich bin ein ganz neutraler Fan, nur andere Clubs nicht, die ich jetzt nicht nennen darf, weil sonst würde ich die Aussage, die ich gerade getätigt habe, ad absurdum führen. Das hast du schön gesagt. Bayer 04, Leverkusen gegen Hannover 96. Also, ja, 2-0. Was willst du dazu sagen? Da sprechen die Zahlen Bände. Ja. Und ich glaube, in der Bayer Arena, wie heißt Bayer Arena, ne? Bayer heißt Arena. So? Die neue auch? Ich glaube schon. Leverkusen hat ja ungefähr das gleiche Schicksal wie Bielefeld. In Wahrheit gibt es die gar nicht, aber... Das ist Leverkusen gibt's. Das ist eine Autobahnabfahrt. Da fährt man nämlich mal vorbei, wenn man von Hannover zur Gamescom fährt. Da ist Leverkusen und da steht halt ein Stadion und ein Mülleimer steht da und dann ist schon Köln. Ja, ich glaube, in Leverkusen grundsätzlich wird das für jede Mannschaft schwer, Punkte zu holen. Das meine ich jetzt nicht als 96er, sondern das ist einfach so. Das ist eine klasse Mannschaft, also wirklich. Bender jetzt, glaube ich, auch angeschlagen, ne? Angeschlagen, auch der Einsatz heute Abend auch fraglich. Ei. Und natürlich auch fraglich für mich, weil den habe ich in meiner Communio-Elf. Heidewitzka. Und auch Good Old Germany's FC Arsenal möchte auch jetzt wohl, wer ist das, Lars Bender? Lars Bender ist das, ja. Möchte ihn haben für 24 Millionen. Ja, ist ein Schnäpple. Ist ein Schnäpple, kann man mal machen und ja. Also, wir beide sind hier Arsene Wenger-Guys, ne? Absolut, ja. Auch Paul Heyman ist ein Arsene Wenger-Guy und ja, hätte ich nichts gegen, wenn er noch ein Deutscher spielt. Das wäre gut. Ja, aber war für 96 nichts zu holen, aber habe ich auch nicht mit gerechnet. Und 1899 Hoffenheim hat ein irres Spiel abgeliefert gegen den FC Schalke 04 und ja, war ein Fight. Es war ein offener Fight. Gisdol gibt 1899 schon ein bisschen einen It-Faktor, oder? Ja, es ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also Hoffenheim sackt in der Regel ein bisschen. Ein bisschen viel auch vielleicht. Aber Gisdol gibt dem Ganzen irgendwie wieder diese Kämpfermoral zurück. Und jedes Spiel diese Saison, was mit Hoffenheim zu tun hat, war ein Spektakel. Also muss man da nochmal den Hut ziehen und sagen, Chapeau. Chapeau, völlig richtig. Hertha gegen Mainz hat mich in dieser Deutlichkeit überrascht. Mich grundsätzlich überrascht sowieso die Tendenz vom FSV Mainz 05 im Moment. Habt ihr eigentlich stärker eingeschätzt? Ich glaube, 5 Spiele in Folge verloren. Ne? Gab es noch nie unter Tuchel. Ein Streak. Steht der in der Kritik? Vielleicht muss er auch die Streak bei WrestleMania 30 on the line. Oder in einem Beard versus Streak Match. Wer hat den Beard? Tuchel mit seinem Pubertätsflaum da im Gesicht. Achso, ich dachte, von ihm ist die Streak on the line. Ja, das kann natürlich auch sein. Muss er dann den Bart haben. Das wäre dann Klopp. Ja. Wäre das was für WrestleMania 30? So als im Midcard so? Klopp ich würde als Pre-Show-Match vielleicht ansehen. Kick-Off-Show, Klopp gegen Tuchel. Genau. Ja. Das wäre Streak versus Beard. Ja. Könnte ich mit leben, ja. Den Barbershop, die Barbershop-Bitch macht dann Jessica Kastrop. Das Barbershop-Quartett? Kennst du die auch noch? Kennst du das literarische Tourette? Nee. So, es gleitet ein bisschen in Klamauk hier ab. Das ist eine Fach. Das darf ich nicht wahr sein. Das ist ekelhaft. Nee, dann wird die Kritik wieder laut. Ja. Lauthals schreiend. Freust du dich schon auf die Lounge? Oh, aber wie? Es gab ja schon ein paar geleakte Screenshots von der Page auf. Aber die hat Assange schon nicht rausgerückt, oder? Auf WikiLeaks konnte man welche sehen. The Verge und 9to5Mac haben auch schon ein paar Bilder geleakt. Ja. Wird ja gerade in Korea wird die Page ja gerade gebaut. Ja, aber nur für Reddit-Leser, ne? Ja, irgendwann. Ja, es gibt, müsst ihr mal googeln, gibt schon ein paar geleakte Bilder. Also ich bin schon heiß auf die neue Page. Mhm. Und auf den neuen Highspeed-Feed. Nennt man das so? Highspeed-Feed? Ja, Highspeed-Feed. Das ist ein schönes Wort. Ja, absolut. Das könnte man mal hashtaggen. Eintracht Frankfurt gegen den HSV. Ja, der negativ. Haben wir telefoniert, als das Spiel lief? Erinnerst du dich? Nee. Nee, okay. Ja, echt nicht. Haben wir. Da hast du dich sehr gefreut, als Frankfurt in Führung ging. Was? Was? Kann ja gar nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Ich als Neutralitätsperson hier in diesem Podcast muss mich da selbst ohrfeigen. Nö. Ja, schade. Also ein Zielturn von dir, um bei der Parallele zu bleiben. Ja, der Holland-Berti konnte, glaube ich, in den 3 Tagen, in denen er da ist, jetzt noch nicht so viel ausrichten, aber... Hubertus heißt er, ne? Hubertus. Ja. Hubertus von Marwijk. Ist auch mal wieder so ein kleiner Fact, den man so nennen muss. Ja. Ja, die Frankfurter, für mich auch sehr geschätzt, diese Mannschaft, mag ich sehr gerne und freue mich auch schon auf die Euroleague-Partien, die da noch kommen von den Jungs. Morgen gegen wen müssen die, gucken wir gleich nochmal nach. Werder Bremen gegen Nürnberg. Tja. Wieder so ein Spektakel. Ja. Aber die Klubberer, ich guck mal kurz, mach mal gleich einen Sneak Peek auf die Tabelle. Och, die stehen besser da, als ich dachte. Mhm. Ich habe ja, du kannst dich vielleicht noch erinnern, in unserer Kickoff-Show zu dieser Saison habe ich ja gesagt, der Club ist ein Abstiegskandidat für mich. Ich erinnere mich sehr gut. Ja. Bewahrheitet sich ja fast ein bisschen jetzt, ne? Es sieht sehr danach aus. Ich habe sie ja besser eingeschätzt, aber es sieht danach aus. Und die Bremer sind da, wo wir es eigentlich gedacht haben, ne? Im Niemalsland. Alleine durch die Führung dieser Mannschaft, durch den Trainer und den Sportverantwortlichen oder was ja auch immer Thomas Eichin da darstellt, ist die so unsympathisch, die Truppe, wie sie noch nie war in meiner Wahrnehmung als Fußballfan. Ich mochte Bremen immer sehr, aber im Moment ist das sehr schwierig. Das stimmt völlig. Und jetzt kommen wir vielleicht, der BTSV gegen den VfB Stuttgart. Ein knappes 0-4. Mhm. Thorsten Lieberknecht hat ja an der PK nach dem Spiel gesagt, er könnte sich vorstellen zu gehen. Hat seinen Rücktritt sozusagen angeboten, sagt man. Ne? Aber natürlich, wen willst du da holen? Ne? Ja, Kurz ist doch jetzt wieder frei. Oh Gott. Alter Schwede, was für eine Krampe, oder? Mhm. Wir haben es vertötet. Wenn ihr up-to-date sein wollt, @4n2l war, dort haben wir als allererstes auf dieser Welt vertwittert, dass Michael Henkel trocken. Dass der neue Trainer in Ingolstadt ist. Also das ist brandaktuell. Oder auch auf unserer Page, 4n2l.wordpress.com. Dort könnt ihr auf unseren Twitter-Feed mal gucken, was denn so gerade in der Fußballwelt abgeht. Aber Pocho, 7. Spieltag ist abgehakt, würde ich fast meinen. Lass uns doch mal auf die Tabelle gucken. Hast du sie vor dir liegen? Ja. Ja. Also, was ist denn das für eine Frage? Ausgedruckt. Und gerahmt. Ich esse zum ersten Mal nebenbei im Podcast, aber ich habe so Bock auf die Donuts, die ich hier gerade liegen habe. Tut mir schrecklich leid. Ja. Ich würde sagen, wir fangen unten an und dort... Natürlich, wo man immer anfängt, ne? Ja. Und dort ist ein Verein zu finden mit sage und schreibe einem Punkt aus 7 Spielen. Der BTSV, Eintracht Braunschweig, ist noch nicht ganz in der Spur. Ich glaube, das bewahrheitet sich tatsächlich, dass die nicht reif für die Bundesliga sind. Alle, auch bei Sky 90, ne? Da hat ja auch der Marcel Reif gesagt, dass der Lieberknecht ein absoluter Fußballfachmann sein soll und ein absoluter Ausnahme Trainer, aber halt diese Mannschaft, gerade mit der Verteidigung, mit den Außenverteidigungen und mit den Torwärten. Jetzt hat sich ja auch noch der, in Anführungsstrichen, erste Torwart, glaube ich, oder zweite Torwart, auf jeden Fall ein Torwart hat sich verletzt, relativ schwer von den Braunschweigern. Sie haben ja eh schon keinen richtigen Torwart. Und ja, das sieht wirklich nicht gut aus für die Braunschweiger, für meine niedersächsischen Brüder. Sagen wir es mal so. Soweit ich das gelesen habe, stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal Tasmania Berlin so schlecht da. Richtig. Heidewitzka. Heidewitzka, Herr Kapitän. Also gehen wir beide davon aus, dass man da vielleicht eine Streak hinlegt. 34 Spieltage auf Platz 18, oder? Wenn Freiburg so weitermacht, nicht. Ja, da kommen wir vielleicht schon zum 17. Platz. Ah, unser SC Freiburg. Ah Mann, das hat echt Spuren hinterlassen, oder? Die ganzen Abgänge. Das hat nicht nur Spuren, glaube ich, personell hinterlassen, das hat auch irgendwo im Kopf noch nicht richtig Klick gemacht bei den Freiburgern. Ja. Das ist bitter. Es ist wirklich bitter. Ich wünsche es den Jungs so dermaßen, gerade Christian Streich natürlich. Es sieht wirklich bitter aus. Es ist ja auch so das letzte Mal gewesen, als der SC Freiburg international gespielt hat, also in der Vorsaison eine sehr gute Saison gespielt hat, wie auch jetzt, sind sie im Nachhinein abgestiegen im Nachjahr. Ja. Und leider deutet es im Moment auch ein bisschen darauf hin. Aber nimm dir ein Beispiel, oder die sollen sich ein Beispiel an Augsburg nehmen. Letztes Jahr waren ja auch abgeschlagen in der ersten oder in der Hinrunde. Und dann haben sie wirklich noch glorreich das Retten. Hoffenheim hat es auch geschafft. Ja, Hoffenheim auch geschafft. Und ich denke mal, also ich glaube nicht, dass der 16-Platzierte der HSV da unten bleibt. Diese komplette gebündelte Disharmonie in diesem Verein und jetzt auch schon wieder die Geschichte mit Hubertus van Marwijk, dass der da in irgendeiner holländischen TV-Sendung schon wieder gesagt hat, ja, ist alles fix und so, und dann bei SSNHD sagt, ne, ist noch gar nichts unterschrieben, und es geht ja schon wieder so weiter, wie es immer weiter geht. Wollte ich gerade sagen. Mit Leuten, die sich irgendwie falsch verstehen, dann gibt es da wieder ein Missverständnis. Der ganze Bullshit fängt jetzt bei einem sogenannten Neustart schon wieder an, und das ist wirklich so lächerlich, dieser Club. Es der ist Bullshit, so, Chris, ja. Der Bullshit war für mich in der PK von Hubertus van Marwijk zu sagen, der HSV gehört auf die Plätze 1 bis 6. So, da ist schon da. Also bitte, man muss doch mal ein bisschen zurückrudern auch, besonders beim HSV rudern. Aber das geht doch nicht. Man muss doch erstmal sagen, man muss mal die Mannschaft finden und so weiter. Die stehen mit 5 Punkten auf Platz 16. 19 Gegentore. Eieiei. Die schlechteste Abwehr der Liga. Ist das so? Ja, dann guck mal da. 19 Tore, das stimmt. Das stimmt. Eieieiei. Hast du mal gesehen, wie viele Gegentore Bayern hat? Die sind ähnlich sichtbar wie der Wagen von Maserati, Max. Oh Gott. Ja, aber ich glaube, der HSV, der wird sich schon im Mittelfeld wiederfinden, oder? Naja, also ich glaube, dass der HSV bis zum Schluss mindestens der Hinrunde da unten rumtümpeln wird. Die Gegner werden nicht leichter für den HSV. Das ist wahr, das ist wahr. Auf Platz 15 ist der FC Nürnberg da. Glaube ich schon, dass da vielleicht sogar der Weg noch ein Stück weit nach unten gehen könnte. Also für mich ist das der Kandidat für den 17. Platz. Noch kein Sieg diese Saison. 5 Unentschieden. Scheiße, Mann. Hat der irgendwer auf Facebook oder so geschrieben? Oder auf Yappi oder auf MyFriendsVZ mir geschrieben, dass ich ein echter FC Bayern-Fan bin, weil ich sage, Nürnberg soll nicht absteigen oder irgendwie. Was habe ich gesagt? Da habe ich Flames gekriegt, weil das ja ein echter Bayern-Fan nicht sagt. Aber ich sage das ja nur. Du hast die Menschlichkeit. Ich habe die Menschlichkeit gebündelt in mir. Ja. Und natürlich kann ich mich auch glücklich schätzen, ein enger Vertrauter von Tobi Bäuerle zu sein, dem mit Abstand besten Mensch, der sich sogar zwischen einem 46-Stunden-Tag und einer Reise nach Puerto Rico sich nochmal schnell unter das Messer legt und Knochenmark spendet. Also das ist der beste Mensch der Welt, und wenn der Nürnberg-Fan ist, dann bin ich Nürnberg-Supporter. Ultra. Das, ein Ultra-Supporter. Ich bin Ultra-Supporter. Wenn Tobi Nürnberg-Fan ist, dann bin ich das auch, weil das gehört sich einfach so. Ja, ist genauso wie das gehört sich so. Ja, Menschen mit schwarzen Klamotten sind auch immer cool, weil Batmans Freunde sind auch meine Freunde, ne? Eben so ist das. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich als Bayern-Fan habe nichts gegen Nürnberg, sympathisiere, aber nur aus dem einfachen Grund mit denen, weil der beste Mensch der Welt ein Nürnberg-Supporter ist. Und das ist meine Erklärung dafür. Tobi, auf diesem Wege nochmal viel Glück mit dir und Ricky am Sonntag beim Tapezieren. Das wird schon. Zur Not kann man es ja wieder abreißen. Auf Platz schwarz drüber steigen. Auf Platz 14. Hauer, hauer, hauer. Das sieht nicht gut aus. Der FC Schalke. Einerseits spielen sie in der Champions League in Anführungsstrichen Europa an die Wand, sei natürlich mal ganz polemisch gesagt, mit Steaua Bukarest und Basel waren jetzt nicht zwei Mannschaften dabei, die eigentlich da auf einem Level sein sollten. Aber mit 6 Punkten sind sie Tabellenführer in ihrer Gruppe und hier in der Bundesliga mit 8 Punkten, 14. Da geht das hin und her. Also ich glaube, wenn diese Mannschaft nicht diese großartigen Individualisten hätte mit Julian Draxler, Boateng und auch Scholai zum Beispiel, die ab und zu auch mal ein Spiel entscheiden durch ein schönes Tor, dann würde das richtig bitter aussehen für die Mannschaft. Die Defensive ist einfach eine Katastrophe. Verstehe ich gar nicht. Augo ist doch ein guter. Oder? Da sind gute Spieler in der Truppe, aber auch 16 Gegentore sprechen da natürlich eine deutliche Sprache. Irgendwas das funktioniert da hinten nicht. Uchida, finde ich, ist auch ein guter. Aber die Innenverteidigung mit Hövedes und ja, einem wechselnden Matip und Santana ist dann da mal und das ist einfach, das passt irgendwie nicht. Das passt irgendwie alles nicht. Man wartet ja wirklich händeringend, bis dieser Papadopoulos wieder da ist mit seinem Quadratschädel und da hinten mal wieder die Leute ordentlich wegwrestelt. Also ich hoffe, die Schalker können sich da in der Defensive noch fangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, viele Leute wünschen irgendwie dem Keller, dass der mal endlich da wegfliegt, aber ich nicht. Ich habe nichts gegen den. Ich glaube nicht, dass der so schnell da wegfliegt. Nee, ich habe das vor ein paar Wochen anders gesagt, aber anscheinend sitzt er da echt, und jetzt wieder schönes Wort, fest im Sattel. Ja. Also Schalke, der Vierken zu Elber Podcast, haltet an Keller fest und vor allen Dingen überlegt euch mal was in der Defensive. Dann läuft das. Dann wird das auch noch was. Es ist der 7. Spieltag, meine Fresse. Dann wird das auch noch was mit dem 4. Platz, also ganz im Ernst. Oder? Ja, sagen wir es so, aber die ersten 3 Plätze bewegen sich schon ziemlich weit weg. Aber da kommen wir ja gleich zu. Ja, auch selbst wenn Schalke, sagen wir mal, jetzt 4. wären, würde ich nicht sagen, oh, am 34. Spieltag seid ihr 3., 2. oder 1. Nee, ich glaube, die ersten 3 Plätze, die sind vergeben. So wie sie jetzt sind, sozusagen. Wie bitte? Oh, ich sag so, wie sie jetzt sind, die ersten 3 Plätze. Wie bitte? Genau. Das, wie jetzt? Das muss man nochmal erklären. Wieso, wie die sind die? 3 Plätze, ja. Die ersten 3 in der Tabelle. Mhm. So siehst du sie auch am Ende der Saison. Nee. Okay. Wieso, was siehst du da? Ja, dass auf den ersten 3 Plätzen nicht wer wo ist, sondern dass die ersten 3 Plätze belegt werden von Dortmund, München und Leverkusen. Nee. Reih die mal richtig auf. Dortmund, München und Leverkusen. Reih die mal richtig auf. Leverkusen, Dortmund und München. Reih die mal richtig auf. München, Gladbach und Hannover 96. Richtig. Okay, danke. So hätte ich es auch gesagt. Ich war ein bisschen irritiert, dass du wirklich diesen Club da aus dem gelben Logo da. Aber naja, gut. Die sind ja gar nicht so schlecht im Moment. Nee, das ist richtig, aber es möchte trotzdem keiner, dass sie Meister werden. Außer die Dortmund-Fans, sie möchten das. Ich möchte aber auch nicht, dass Bayern Meister wird. Welches das Gladbach-Meister wird. Richtig. Ich möchte einmal in meinem Leben zur Meisterfeier. Einmal. Kannst du doch. Münchner Marktplatz ist für alle offen. So, Eintracht Frankfurt. Unter ihren Möglichkeiten. Absolut, Pocho. Absolut. 13. Ja, was ist da los? Armin Fee und sein Star-Ensemble, möchte ich fast schon sagen. Das gefällt mir gar nicht. Ist alles noch sehr eng zusammen da unten. Absolut. Ne? Absolut. Ja. Ja. Aber da, ja, ich denke auch, das geht definitiv noch weiter nach vorne. Muss. Muss und wird. Das muss. Jetzt habe ich mich verklickt. Auf dem Platz 12 ist dann der FSV Mainz 05. Auch zu weit hinten. Ne? 10 zu 15 Tore. 9 Punkte. 4 Niederlagen stehen zu Buche. Zu Buche. Da stehen sie zu Buche. Schwarz auf weiß hier. Ha, habe ich eigentlich auch besser eingeschätzt. Ebenfalls Tuchel geilen Fußball spielen lässt, aber ja, auch da scheint Salai nicht zu kompensieren zu sein vorne. Ja, ist richtig, zu kompensieren zu sein, ist richtig. Ja. Und ja, aber auch da muss man, glaube ich, sagen, 7. Spieltag. Aber da muss langsam mal was passieren, sonst sind die Euroleague-Plätze schwer zu erreichen, weil sie scheinen keine Konstanz reinzubekommen. Im Gegenteil, im Moment sind sie ja konstant am Verlieren. Das ist wahr, schön gesagt. Der VfL Wolfsburg. Ganz ausgeglichenes Ding, oder? Ja, einer dieser glorreichen, pfiffigen, sympathischen, modernen, jungen Niedersachsen-Clubs, die es ja zuhaufe gibt in der Bundesliga. Mhm. Auf Platz 11 können sie bleiben, oder? Ja, wie gesagt, sieht doch alles gut aus. 9:9 Tore, 9 Punkte. 34 Tore, 34 Punkte, dann landen sie so ungefähr da. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Das wäre schön. 1899 Hoffenheim auf Platz 10. Es ist ja eigentlich das viel gescholtene Kind der Bundesliga, weil Retortenverein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin Volland ist ein 4-Ecken-2-Elfer-Guy. Und auch Gisdol ist ein guter Trainer. Da geht noch mehr, glaube ich. 18:18 Tore. Nach 7 Spieltagen, ja, das muss man sich mal vorstellen. Sagt man nicht, oh, haben die viele Gegentore reingekriegt? Nein, die bringen Spektakel. Ja. Ja, so läuft das nämlich. Finde ich gut. Allein der Vergleich 11. Platz Wolfsburg mit 9:9 Tore und 10. Platz Hoffenheim mit 18:18. Zeigt mal, wo wahrscheinlich das interessantere Spiel für den Zuschauer dabei ist. Absolut. Absolut. Auf Platz 9. Nein. 8. Ja. Auf Platz 8, / auf Platz 8.2. Ja. Ist der SV Werder Bremen überraschend gut, oder? Ja, aber ich glaube, da zehren sie auch noch davon, dass sie an den ersten beiden Spieltagen gewonnen haben. Ja, gegen Braunschweig und noch so eine Gurke, ne? Ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Glaube ich. Ja. Nee, aber. Aber es zeigt natürlich mit 8 geschossenen Toren auch die absolute Offensivschwäche der Bremer. Und genau um das zu ändern, ist eigentlich mal Robin Dutt da angetreten. Ja. Aber wir wissen ja alle, wie das begonnen hat. Mon, mon. Das war der Beginn einer einzigartigen Liebesbeziehung zwischen dem Bremer Volk und Robin Dutt. Ein Chamäleon der Kulturen. Robin Dutt, man sagt auch, Mr. Clash of Cultures ist. Yes, he is the guy who don't have any barriers between cultures. He knows what to talk. Yes. FC Augsburg ist auf 8.1. Ja, toll, ne? Schön. Toll. Weinziel und der Stuttgart-Trainer Thomas Schneider, Schaf, Thomas Schmidt. Tuchel, Hans-Jörg. Wie heißt denn der nochmal, der Trainer von Stuttgart? Schneider? Thomas Schneider, ne? Mhm. Sind BFFs. Ach, guck an, echt? Die wohnen im selben Ort und machen oft einen Druff. Die gehen dann ortsansässig einen saufen, ja? Die Kinder gehen sogar auf dieselbe Schule. Ach, schön. Holen die auch ab zusammen dann? Und denke mal. Machen einen Fahrerpool und so. Das ist toll. Nee, aber Augsburg, ey, Platz 8, super geil, oder? Ja, definitiv, super. Klasse Leistung. So, Platz 7, möchtest du da was zu sagen? Kann man mit zufrieden sein, dass die Borussia da steht für mich. Aber wie gesagt, es ist alles sehr, sehr, sehr eng in den Plätzen, sagen wir mal 14 bis 4. Und da kann ein Spiel alles wieder ändern. Also es heißt dann am Samstag wohl für Gladbach, Siegespflicht gegen den, naja, schlagbaren Gegner aus Dortmund. In Dortmund? Nein. Nee. In Gladbach? Yes. Hi. Oh. Auf Platz 6 der VfB Stuttgart. Überraschend. Überraschend jetzt natürlich aber auch dadurch gegeben, wie eben gesagt, dass das alles sehr eng zu Ende ist, zusammenhängt. Und jetzt haben sie halt ein wirklich starkes 4-0 dagegen Braunschweig gezeigt und dann stehen sie auch zurecht da mit einer sehr guten Tordifferenz von 15:9. Das kann sich schon sehen lassen. Da hat Schneider schon was geändert. Absolut, finde ich großartig. Ich kann ja vielleicht mal versuchen, in unserem Außenstudio in Stuttgart da wen zu erreichen. Ich versuch's mal. Mhm. Mal schauen, ob sich da was tut. Der tut jetzt auf jeden Fall. Hallo? Ja, hallo? Stören wir Sie beim Umzug? Hallo? Machen wir das iTunes-Festival aus. Hallo? Ah. Ich muss jetzt alle bei mir. Jawohl. Jawohl, setz den Schlipper ausziehen. Jawohl. Ja, das ist doch Lady Gaga mit Sexdream. Jacqueline? Ja? Die Rolle rückwärts macht sie nochmal. Ricky, wir gehen hier gerade nach dem 7. Spieltag, haben wir uns gedacht, gehen wir mal die Tabelle so durch und da sind wir jetzt gerade auf Platz 6 angekommen. Ja, zukünftiger deutscher Meister. Ja, genau. Möchtest du kurz was... War da ein kleines Lachen irgendwie mit dabei gerade? Nee, ich habe hier so einen Love-Track hinten laufen, das lacht immer automatisch. Ach so, witzig. Möchtest du kurz was zu der positiven Entwicklung zum VfB Stuttgart sagen? Schon vorher feiern. Ich bin auf dem Cannstatter Wasen gewesen an diesem Sonntag und habe dann dort, letzten Endes habe ich dort Party gemacht, muss man so sagen. Denn nach wenigen Minuten war klar, der VfB hat gewonnen, weil lauter Besoffene sich gefreut haben. Und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass entweder Gina Lisa wieder mal blank gezogen hat oder der VfB gewonnen hat. Weiß man aber auch in Stuttgart. Ja, und ansonsten, hey, was habe ich euch gesagt, als Thomas Schneider kam? Da ist der Messias. Das ist wahr. Ich habe es gesagt, 4 Siege. Unfassbar. Glaube ich jedenfalls. Habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Stimmt das eigentlich? Hat er 4 Siege gehabt? Ich glaube nicht. Er hat ja zumindest jetzt nicht gewonnen. Doch, 4-0. Ach ja, stimmt. Davor hat er aber nicht gewonnen, ne? Ja, gegen BSE. Sie haben aber insgesamt erst 3 Siege, also von daher wird das schwer. Ja, also da bin ich sehr, sehr positiv angetan. Insgesamt hat die Mannschaft aber erst 3 Siege, also... Alle unter Thomas Schneider. Ja. Ist das also der nächste Bundestrainer? Ich wusste da, also prinzipiell hat ja Deutschland gute Erfahrungen mit schwäbischen Bundestrainern. Völlig richtig. Und von daher könnte man denken. Die Frage ist halt, bei Thomas Schneider weiß ich definitiv, er ist nicht homosexuell. Und das könnte ihn natürlich so ein bisschen... Das Genick brechen dann am Ende. Ja, weil so ein bisschen könnte man ja fast denken, dass das eine Art Einstellungsvoraussetzung ist. Ja, bei Klinsmann und... nicht heißt, dass Jogi Löw homosexuell ist. Nein, aber er kokst. Ich kann mich dazu auch nicht äußern. Du, reicht Bernd. Ich bin total euphorisiert. Das ist 4 Ecken, 2 Elfer. Das ist der Nummer 1 Fußball-Podcast. Echt mal. Ist das deine Frau? Ja, ist meine Frau. iTunes Festival nächstes Jahr, da haben die einen Auftritt, Alter. Da kommt schon Tanz da in 4 Ecken 2 Elfer Glitzer-T-Shirt. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich weiß ja übrigens noch eine kleine Anekdote von Thomas Schneider, denn der war ja mal, oder ist vielleicht noch mit meiner Nachbarin zusammen. Ja. War ein richtig heißer Pfleger, die Nachbarin. Ich nenne natürlich jetzt keine Namen, weil ihr werdet ja auf der ganzen Welt gehört. Aber der hat Kinder, das weißt du, ne? Ich habe mich dann da nicht mehr rumgetrieben, weil es war in meinem elterlichen Wohngebiet. Und ich weiß halt, er war dann mit der zusammen. Und das war die war eigentlich mit einem Bekannten von mir zusammen und der hat ihn ausgespannt. Und dann waren wir hier bei uns in der Nähe, gibt es eine Diskothek, die nennt sich die Villa. Und da waren wir dann. Und Thomas Schneider war auch da. Und dann wollte die ganze Zeit mein Kumpel dem einer auf die Fresse hauen. Und ist auch zu dem hingegangen und hat gesagt, du bist ein Arschloch oder irgendwas, hau dir jetzt einer auf die Fresse. Mhm. Und der Thomas Schneider hat immer gesagt, jetzt hör auf mit dem Scheiß, was soll das? Das ist halt so im Leben und so. Nur mit Gelaber halt, er wollte mich partout nicht prügeln. Und dann bin ich hingegangen und hab gesagt, hey Leute, jetzt beruhigt euch hier mal. Und seitdem habe ich ein gutes Verhältnis gehabt mit Thomas Schneider. Der hat mich sogar schon mal zu Getränken in einer anderen Diskothek eingeladen, dem Esslinger Mad. Dann hat er mich da eingeladen. Dann hat er gesagt, hier geht alles auf mich. Hat er gesagt. Ja, Thomas Schneider, mein Nachbar, er hat meine Nachbarin gebucht, die wirklich hübsch war. Hattest du denn schon mal sexuellen Kontakt mit Thomas Schneider? Ich und Thomas Schneider hatten keinen sexuellen Kontakt. Obwohl ich teilweise echt auf den stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hatte seine guten Phasen, Ende der 90er. Ja. Hatte die Haare auch noch länger getragen. Ich bin raus, ein trauriger Abschied, weiß ich auch, aber gut, so ist es halt immer. Das ist ein Opfer aus den 90ern. Es hätte aber auch schlimmer kommen können. Er hätte im Dschungelcamp enden können, mhm, oder als Prostituierte. Also so ist es ja vielen 90er Jahre ergangen dann. Ja. Thomas Schneider, unser Fußballgott. Ja. Oh, und noch eine Geschichte, exklusiv. Guido Buchwald, ja, ist zurückgetreten aus dem Präsidium der Stuttgarter Kickers. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's, ich bin jetzt wirklich schon mal überlegen, ob das ein Hinweis darauf ist, auf dieses Spin-off von Breaking Bad, Better Call Saul, dass er da eine Rolle spielt, habe ich mir gedacht. Als was? Vorstellen. Als Charakterdarsteller Guido Buchwald, also Better Call Saul starring Guido Buchwald heißt es dann. Du, ganz richtig, heißt Guido Buchwald. Guido, ja. Ja, Guido Westerwelt und nicht, ja. Was hier immer sagt, Guido Westerwelt. Ja. Guido hat euch lieb, war ja sein großer Song, ne? Ja, das war sein großer Hit von Guido Buchwald. Guido hat euch lieb. Hat Melli noch was zu sagen aus der Fußballwelt? Melli, ist dir irgendwas aus der Fußballwelt aufgefallen in den letzten Tagen? Welchen Fußballer findest du am schönsten? Lass dir ruhig Zeit. Welcher ist spontan? Ach, komm jetzt hier. David Beckmann. Süße David Beckmann findest du. Warte mal. Cristiano, wer? Der weiß aber schon, dass das ein schwules Mädchen ist. Cristiano Messi. Der sieht gut aus. Sieht aus wie so ein, wie einer aus der Klinik-Werbung. Wie heißt das, was man sich ins Gesicht macht? Wichse. Wichse. Genau. Oh, ihr seid so weit, seid ihr schon mal irgendwann aufstehen gegangen. Du, Ricky, ich hab den Leuten schon mal gesagt, das macht ja Apple auch so mit seinen Produkten. Die neue Page, da gibt es schon geleakte Bilder von WikiLeaks. Das ist doch korrekt, dass ich das gesagt habe, oder? Das ist absolut richtig, aber du weißt damit auch, dass du jetzt erstmal ins Exil musst. Also Chris wird in den nächsten Wochen von irgendeinem Hauptbahnhof in Moskau senden. Ja. Und so ist es halt. Deshalb habe ich dir aber Jonda Thomasson, ja, nur weil der. Achso, Melli, erzähl doch mal die Geschichte, wo du mit Giovanni Trapattoni geflirtet hast. Natürlich, ihr hattet innigen Blick und du hast dir den Ball zurückgeschossen. Dann erzähl ich es halt. Ich und Melli waren auf dem Trainingsplatz beim VfB Stuttgart und haben in der glorreichen Zeit von Giovanni Trapattoni das Training begutachtet. Und dann haben wir also Fußball gespielt, was man halt so macht beim Training, und der Ball landete vor Mellis Beinen. Ja. Und elegant hat sie den Ball zu Giovanni Trapattoni gespielt und er hat sie angelächelt mit so einem typischen italienischen Gigolo-Lächeln. Mhm. Da war mir sofort alles klar. Mhm. Der stand auf dich. Auf kleine Mädchen. Also das ist die nächste Geschichte, die wir hier aufdecken. Giovanni Trapattoni steht auf junge Mädchen. Das ist pädophil. Sprich es doch raus. Christian Lindner, habe ich gehört, sieht aus, als wie ein Pädophil aus. Ja, Christian Lindner steht doch auf Philipp Rösler. Das ist doch das Gleiche dann. Da möchte ich mich gar nicht so dazu äußern. Also ich weiß, dass der Lindner gerne mal verklagt, aber gut. Kann man ja einen Podcast ausmachen. Ja. Better Call Lindner. Gibt's, glaube ich, auch bald eine Serie. Auf RTL. Ja. Ja. RTL 2, genau. Ja. So, Ricky. Sonst noch Fragen, die ich beantworten kann? Wann hören wir beide uns denn wieder? Also wir machen es ja spontan in der MMA-Radio-Ausgabe. Ich hätte schon Lust, das in den nächsten... Worüber, Melli? Du löst dich die Tür ab. Oh. Naja. Ich hätte schon Lust dazu, das entweder dann oder wann zu machen. Gut, dann ist das ja dingfest. Ja. Ich mach gleich da oben, aber davor musst du da unten. Ja, das, also, und Pocho. Ja. Ricky, dann bedanke ich mich recht herzlich für diese Einschätzung aus der Ferne. Gerne, dafür bin ich auch immer wieder gern zu haben. Das freut uns. Grüße deine Frau schön von mir und deine Tochter und Tobi am Sonntag, ne? Selbstverständlich, als Tapezierkönig. Okay. Ich mach dir so eine GoPro auf den Kopf und dann wird es live streamen. Tobi tapeziert. So, das war unser Whistleblower aus Stuttgart. Whistle. Mhm. Das ist, glaube ich, das mit Abstand beschissenste Lied aller Zeiten. Genau wie alles von Revolverheld, diese dummen Schweine. Revolverheld, wie heißt der, Flowrider und R.E.M., das sind die schlimmsten Menschen der Welt. Losing my religion, yeah. Gott, oh Gott, oh Gott. Wo haben wir überhaupt stehen geblieben? Platz 5. Number 5. Alter, ich hätte voll gerne den Sprecher von Game Trailers. Das wäre geil. Von Screw Attack generell den Typen. Auf Platz 5, überraschenderweise der Aufsteiger aus Berlin, Hertha BSC. Glückwunsch, absolut. Da gibt es ja dann am nächsten Spieltag, am Freitag um 20.30 Uhr, wo es keine Tickets mehr für mich gab. Ein richtiges Topspiel, ne? In meinem Langnese-Blog gibt es ja am Freitag das Battle. Vierter gegen Fünfter. Der Langnese-Block wird doch auch bald Vier Ecken, Zwei Ever-Block heißen, oder? Ich denke mal. Also die Verhandlungen laufen da. Ja. Definitiv. Nee, Berlin auf Platz 5, da darf sich wirklich keiner beschweren. Finde ich geil. Ja, haben ja auch wirklich, gehören ja, sind ja auch mal zurecht da, weil zeigen auch einen schönen Offensivfußball mit wirklich klasse Einzelaktionen, tollen Toren. Ich habe auch nichts gegen die Berliner Mannschaft in keinster Weise. Ich mag sie sogar. Ich mag nur Michel Preetz nicht. Das ist Michel Preetz, sagt man. Michel, okay. Ja. Ja, herzlich willkommen zurück in der Bundesliga. Schön. Habt ihr euch eingelebt, oder? Haben sie gut gemacht. Und mit der Jos Lukai. Jos Lukai. Mit dem Schneuzi, oder? Schön. Ja, schön, ne? Auf Platz 4, Hannover 96, konnte man, glaube ich, in dieser Art und Weise nicht erwarten. Liegt ganz einfach daran, dass wir als einzigste Mannschaft schon 4 Heimspiele hatten. Ist tatsächlich so. Also, wäre das nicht so, hätten wir 9 Punkte, dann wären wir, ja, 10. rum, ne? Mhm. Aber so, natürlich, du musst auch erstmal die 4 Heimspiele gewinnen. Und du hattest Kaliber dabei wie Wolfsburg, Schalke und Mainz. Mainz ist für mich immer noch eine sehr gute Mannschaft. Und die 3 musst du auch erstmal besiegen. Und das haben wir gemacht. Augsburg war auch heftig. Alle Spiele waren jetzt keine Selbstläufer. Die musst du erstmal machen, oder? Also, ja, natürlich, ganz klar. Man muss ja auch wirklich, die sind ja nun mal halt Vierter. Und ja, wie das zustande gekommen ist, ist im Endeffekt egal. Also scheißegal, das stimmt. Nee, wird natürlich nicht so bleiben, aber vor allen Dingen nicht mit so einem beschissenen Dreckstrainer. Nein, natürlich, ah, ist der sympathisch. Guck mal, der schielt so goldig, der Slomki. Guck mal, Marianne, guck mal, der Slomki, ist der nicht sympathisch? Ja, ist der sympathisch? Ja, dann darf der Trainer bleiben. Scheißegal, ob er scheiß Fußball spielen lässt. Aber er ist so sympathisch. Auf Platz 3, Bayer 04 Leverkusen. Starke Saison bis jetzt. Absolut. 18 Punkte. Das setzt Schalke sich damit auch schon ziemlich ab, diese Dreiergruppe, wo ich eben drauf anspreche. Das Schalke-Spiel hat mir nicht gefallen. Also das Spiel an sich war super, aber da haben sie keine gute Performance abgegeben. Auch gegen Manchester natürlich 4-2. Kannst du verlieren im Theater of Dreams. Aber das war für mich doch ein bisschen zu easy. Aber okay, absolut gute Mannschaft. Guter Lauf. Gegen wen müssen die jetzt in der Champions League? Mhm. Die müssen jetzt spielen gegen ja, gegen wen müssen die denn? Ich kann ja mal nachgucken. Ich sag gar nicht. Ich weiß, wo ist das nicht? Gegen irgend so ein Kruppzeug müssen die spielen. Ein Kruppzeug? Das gibt es doch ja nicht. Das dürfte doch nicht wahr sein, Mama. So, dann spielen die als nächstes nämlich mal schön gegen Real Sociedad. Ach, stimmt. Sociedad, da musst du gewinnen, Heim. Real Sociedad. San Sebastian. Sociedad. Dann bist du schon raus, wenn du das nicht. Also ein Punkt. Du or die. Du or die, Bitch. Bitch. War ich ja. Aber ich glaube schon, dass du da. Obwohl San Sebastian soll ja wohl einen pornösen Offensivfußball spielen. Mhm. Nicht uns sind es ja in der Champions League, deswegen wahrscheinlich. Mhm. Auf Platz 2, der FC Bayern München. jetzt nicht das allerglorreichste Spiel gegen Wolfsburg, aber ja, da haben halt die Tore gefehlt, ne? Und ja, Müller hat das Ding schön gemacht und war alles gut, alle glücklich, alle froh auf Platz 1. Borussia Dortmund punktgleich mit den Bayern natürlich. Jetzt klar gewonnen gegen Freiburg und ja, das wird ein deutlicher Zweikampf, glaube ich, oder? Natürlich mit Leverkusen ein Punkt dahinter, die werden aber, denke ich mal, über kurz oder lang leicht abreißen müssen, aber ich denke mal, der sichere Champions League Platz Nummer 3, den holen sie sich, die Leverkusen. Aber Dortmund und Bayern, das wird ein Zweikampf. Ja. Wird sportlich. Also das erste Aufeinandertreffen, das wird dann schon krasser Shit. Gegen wen müssen die beiden Mannschaften jetzt spielen? Die müssen gegen, einmal muss gegen Gladbach, ne? Und Bayern muss gegen, gegen Leverkusen. Auch nicht einfacher. Nee, das ist natürlich gleich auch ein Top-Fight. Zweiter gegen Dritter und Vierter gegen Fünfter. Das ist die Bundesliga, so wie sie leibt und lebt. Boah. Sonst noch ein Knaller. Stuttgart gegen Bremen. Wolfsburg gegen Braunschweig. und Nürnberg natürlich gegen den HSV. Schön. Schön, schön, schön, schön, schön, schön, schön. Ja, hätten wir, glaube ich, erstmal den 7. Spieltag grundsätzlich so die erste Bestandsaufnahme der Bundesliga-Saison. 51. Bundesliga-Saison. Mal besprochen. Aber ich habe natürlich noch ein paar andere Themen aufgeschrieben mit meinem News-Network. Mhm. Und zwar, Pocho, sitzt Löw in der Kießling-Falle, Obacht, ja. Gomez und Klose verletzt. Nun bist du dran. Schwer zu sagen, ne? Also eigentlich muss er ihn mitnehmen. Geht ja eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Und die beiden Testspiele jetzt erstmal, mein Guter. Wie bitte? Es geht jetzt erstmal, was heißt Testspiele, um die zwei Quali-Spiele geht es jetzt erstmal, ne? Ja, richtig. Ja, ne, die meine ich ja. Also ich meine jetzt nicht mitnehmen zur WM. So, wenn er es jetzt nicht tut, dann stellt sich langsam die Frage, wann dann? Weil, ganz klar, Kießling ist seit Jahren in der gleichen guten Form und ihn nicht mitzunehmen, zeigt irgendwo, dass er wirklich anscheinend persönlich was gegen ihn hat. Und wenn es so weit kommt bei einem Nationaltrainer, dann gehört er eigentlich abgesetzt, meiner Meinung nach. Also ich glaube ja, dass einfach der Spieler, der statische, er ist ja nicht so statisch wie zum Beispiel Mario Gomez oder sowas, ne? Er ist jetzt, glaube ich, nicht das Role Model eines Löw-Guys. Ja, aber ist Miro Klose der absolut spielende Stürmer? Ja, wüsste ich jetzt, das ist, glaube ich, der Prototyp. Findest du nicht? Nee. Der reibt sich auf den Kopf. Hass. Also ich finde... Auf diese Aussage möchte ich jetzt bitte antworten von euch, liebe Hörer. Also ich bin jetzt nicht der Miro Klose-Guy, sage ich ganz ehrlich. Nee, ich auch überhaupt nicht, aber ich glaube schon, dass das der Prototyp des spielenden Stürmers ist. Auch wenn er jetzt schon ein bisschen alt ist. Naja. Was ist denn jetzt eigentlich? WM oder EM? WM, ne? WM. Brasilien? Spielplan. Samba. Gegen wen müssen wir denn jetzt eigentlich? Gegen Schweden? Und? Ja, ich glaube schon. Also Löw müsste, wenn er sich selbst treu bleibt, jetzt Kießling nicht mitnehmen, sondern ich würde einfach mal auf Volland etc. setzen oder ja, auf die Neuen jemanden stellen, der eigentlich da nicht unbedingt zu Hause ist. Götze verletzt. Ob das was wird bis zu den Länderspielen, wird eng, kann aber sein. Ne? Also er wird definitiv am Wochenende im Kader sein. Bei den Bayern und vielleicht kommt er ja noch gerade so rein, dass er vielleicht dann die falsche 9 geben kann, dann in der Nationalmannschaft. Wer ist denn dafür noch prädestiniert? Kann Marco Kruse? Kruse, ja, sehe ich aber nicht. Sehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob der sich einquotet, glaube ich, dann von Anfang an. Okay. Das ist, finde ich, so ein super Spieler, den du mal reinschmeißt. Der belebt das Spiel und was spielt er bei euch? Hängende Spitze. Hinter? Raphael oder davor? Ist immer schwer. Ah, rochieren die beiden, ne? Mhm. Ja, oder mit Max Kruse von Anfang an. Müsste man natürlich gucken. Ah, gegen Schweden ist hart, da musst du gewinnen, ne? Und das ist natürlich auch keine Laufkundschaft. Das war. Erster gegen Zweiter, ne? Ja, ich würde auf jeden Fall meine Volland mitnehmen. Mal abchecken, was da so geht. Und Haben wir denn noch eine falsche 9? Eher nicht, oder? Wird's eng, ne? Ja. Wird's eng. Ich überlege auch gerade. Ja, der Kiesling, der müsste eigentlich schon mit, völlig richtig. Ich bin gespannt, wie sich Löw da entscheidet, aber alles in allem mit ohne Klose und Gomez ist das schon hart. So, aber keinen richtigen Stürmer. Ja, meine nächste These, die ich hier aufstellen möchte, ist Draxler der Shit aktuell in Europa? Nicht nur wegen seinem großartigen Tor gestern, das wäre wirklich der Wahnsinn. FIFA lässt grüßen. Der FC Barcelona, irgendwie hat man da in so einer Sportsendung in Spanien irgendwie so ein Kasperle sagen hören, dass der FC Barcelona im Januar um Julian Draxler mitbieten will, sprich die 45,5 Millionen, meine ich, festgeschriebene Ablösesumme, wollen sie tatsächlich bezahlen. Das soll wohl also relativ bestätigt sein, dass die heiß auf ihn sind, aber es gibt noch weitere Interessenten und die Liste, wie ich finde, ist interessant. Okay. Da hätten wir zum einen den AC Mailand, den FC Chelsea. Ja, immer dabei wahrscheinlich, ja. Nee, Monaco und Paris fehlen. Ja. Real Madrid. Ja. Manchester City. Yeah. Manchester United. Mhm. Also ich glaube, nach Mailand würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Nee, heute nicht mehr, vor 10 Jahren vielleicht. Madrid, ich glaube, da wäre auf der 10 ein schönes Plätzchen für ihn frei. Ich habe das Spiel nicht ganz gesehen gegen Atletico Madrid, 0-1 verloren haben, wo sich Cristiano Ronaldo und Karim Benzema dann beschwert haben, dass Özil weg ist, auch eine schöne Geschichte, wie ich finde. Die bekommen zu wenig Bälle, haben sie gesagt. Und mit Isco, das scheint nicht so richtig anzuschlagen, oder ist der verletzt? Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Zumindest die Sequenz, die ich gesehen habe, da hat er nicht mitgespielt und wahrscheinlich kommt jetzt ein Post, dass er 50 Minuten durchgespielt hat. Aber ich habe ihn nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieser Iaramendi auf der Doppel-6, oder er spielt ja eher so ein Achter, das funktioniert noch gar nicht mal so gut. Also der gefällt noch gar nicht. Hat ja auch 40 Millionen gekostet, ne? Ja. Da haben sie sich wohl auch relativ verspekuliert, aber natürlich, die Saison ist noch jung und der Kollege ist auch definitiv noch jung. Aber mit Isco und Iaramendi haben sie jetzt wohl erstmal zwei Spieler, die erstmal nicht sofort helfen. Ja. Aber was meinst du? Entwickeln müssen irgendwo, ne? Scheint so, es scheint fast so. Was meinst du, Julian Draxler? Ist der schon bereit? Er ist 20 Jahre alt jetzt. Wayne Rooney hatte mit 16 Jahren seinen Durchbruch beim FC Everton, ist dann auch relativ früh gewechselt zu Manchester United, ist dann auch relativ schnell Stammspieler geworden. Und kannst du dir grundsätzlich vorstellen, dass ein Julian Draxler, natürlich sind das ja immer individuelle Gegebenheiten bei den Clubs, AC Mailand, da, ich denke mal, dass er schon auf der 10 spielen würde oder dann halt im linken Mittelfeld. AC Mailand, die dann natürlich mit auf der 10 mit Kaká spielen, der aber immer noch mit Verletzungen sich rumplagt, hängende Spitze, so ein bisschen El Shaarawy. Also da könnte er im Prinzip gut hinpassen, ne? Ich sehe ihn eher bei einem englischen Verein. Ja, ja, okay. Weil diese Spielweise ihm, glaube ich, sehr gut zu Gesicht stehen würde und dass für seine Entwicklung enorm wichtig ist, dass in den jungen Jahren jetzt halt dass er da spielen kann, wo er Spaß dran hat. Ja, das kann gut sein. Ja, vor allen Dingen mit der ganzen Mata-Geschichte da bei Chelsea, war ja auch eine schöne Pressekonferenz, oder? Von Mourinho? Absolut, ja. Ich frage mich sowieso immer nur, wer nicht spielt und wenn ihr mich mal fragen würdet, wer gerade spielt und wenn euch das interessieren würde, könnt ihr das gerne machen. Aber ich gehe jetzt erstmal. So hat sich schön verpisst von der PK. Sehr schön. Guter Mann, ich mag ihn ja. Beim FC Chelsea, wie gesagt, Juan Mata nicht gesetzt. Warum auch immer so, Alter. Ey, wenn man mir sagen würde, hier, Juan Mata willst du haben, würde ich sagen, ja, gut, komm. Ja, nämlich. Warum der nicht Stammspieler ist bei Chelsea, das verstehe ich nicht ganz. Bisschen merkwürdig. Da könnte er dann im Prinzip hinpassen, ne? Wenn es da wirklich dabei bleibt, dass Juan Mata ein Bankdrücker bleibt. Hat aber jetzt gespielt in der Champions League. Und Chelsea könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich mir auch. Schürrle jetzt sowieso eine A-Plus-Performance abgeliefert. Schürrle entwickelt sich ein bisschen zum Mourinho-Guy, habe ich so das Gefühl. Scheint so, ne? Er tätschelt ihn noch ein bisschen. Ja, ja, genau. Er zeigt auch auf ihn nach dem Tor und alles. Ja. Ganz toll. Ne? Das heißt, André, mein Gutster. Ja. Das ist es. Das finde ich auch gut. Ich mag José Mourinho. Guter Mann. Guter Mann. Was sagst du zu den beiden Manchester-Clubs? Ich glaube, bei, um ein bisschen vorzugreifen, vielleicht bei Manchester City, da was im Mittelfeld ein Plätzchen zu finden. Ah, ich weiß schwer, nicht. Ne? Ja, ein bisschen voll und. Aber Manchester United, ne? Mhm. David Moyes hat ja jetzt unter der Woche in einer Presse oder mit der Sun oder sowas oder mit dem Grevenbruch Reuter Tagblatt hat auf jeden Fall ein Interview gegeben, dass er mehr von Shinji Kagawa erwartet. Und wenn natürlich sich das nicht bewahrheitet, also wenn Shinji Kagawa sich nicht zu Herzen nimmt, dass er ein bisschen mehr Gas geben soll, ja, dann könnte er natürlich seinen Platz einnehmen. Ne? Sprich, auf der 10 wäre dann eigentlich gar kein Problem. Also, ja, Manchester United und Julian Draxler, ich glaube, das würde passen wie Arsch auf Eimer. Ich glaube auch, ja. Fände ich geil. Fände ich richtig geil. United muss was machen. Ich bin ja jetzt, ich bin ja der Premier League-Guy. Hast du ja bestimmt schon mitbekommen, ne? Und, aber ich glaube, nochmal kurz zu City, ich glaube, da ist es ein bisschen doof, oder? Also. Ja, City hat irgendwie auch nicht die Strahlkraft, die einem Julian Draxler imponieren würde, glaube ich. Also, ja, aber die haben die strahlenden Scheine. Die haben die strahlenden Scheine, aber lass uns doch einfach wünschen, wenn er geht, dann geht er zu United, Punkt. Das wäre super. Also Manchester United, das wäre wirklich klasse. Ich wollte gerade nur noch mal kurz auf die Tabelle gucken, nicht, dass ich da jetzt Quatsch erzähle. Nee, tatsächlich, Manchester United auf Platz 12. Moment, ich dachte, als ich da, was war denn das, was ich gesehen habe? Swansea gegen Liverpool? Nee. Auf jeden Fall ein Spiel geguckt und danach die Tabelle hat eingeblendet und Manchester, was ist denn da los? Aber da muss auf jeden Fall was passieren. Haben sich ja wirklich mit Fellaini gut verstärkt, guter Mann, aber das hat nicht gereicht. Diese Mannschaft, die ist nicht. Da fehlen die neuen Impulse, da fehlt es irgendwie an allen Ecken und Kanten. Die Offensive mit Rooney und mit Chicharito, mit Van Persie, das ist schon affengeil. Aber im Mittelfeld, da fehlt so ein bisschen die Kreativität. Kagawa hat sich jetzt nicht so großartig entwickelt, wie man hätte meinen können. Übrigens, das erste Spiel von Shinji Kagawa habe ich live gesehen. Das war in der ABD Arena. Meine Güte. Wow, ne? Wow, Draxler würde ich sagen, auf der 10 bei Manchester United, das würde passen. 12. am Moment, das ist eine Katastrophe. David Moyes wird jetzt schon angezählt. So ein bisschen. Und die müssen was machen. Natürlich könnte der dann international nicht spielen, wenn sie ihn im Winter holen. Allerdings glaube ich auch nicht, dass Schalke ihn im Winter gehen lässt. Also wenn dann zur kommenden Saison, kann ich mir gut vorstellen, Manchester United und Julian Draxler, das könnte passen. Auf jeden Fall, United muss was machen. Das ist wirklich, das schmerzt mir, da blutet mir das Herz, wenn ich das sehe. Ja, das stimmt. Chelsea auch nur auf 5? Auch bitter. City auf 7, auch eine Katastrophe. Everton, wie habe ich eigentlich mit gerechnet, dass die so um Platz 4, Platz 5 mitspielen. Die Spurs auf 3. Liverpool mit einem Comeback, das sich gewaschen hat. Luis Suarez nach seiner Beißattacke wieder in der Premier League direkt ein Tor aufgelegt und ein Tor geschossen. Der Typ ist so eine Granate. Es ist wirklich der Raphael 2.0. Ja, okay. Ich liebe den Jungen so. Die Art und Weise, wie der spielt, das ist so. Naja, geil. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, wie du merkst. Nach der Auftaktniederlage beim FC Arsenal haben sie sich ja gefangen. Marschieren durch, 15 Punkte, erster Platz. Der FC Arsenal, da wollte ich gleich nochmal zukommen. Großartig, aber da wollte ich nur nochmal kurz sagen, dass United muss handeln. Draxler hat eine festgeschriebene Ablösesumme. Also weißt du, wenn man wollen würde, dann könnte man es machen und. Ich glaube schon, dass so ein Julian Draxler auch einem Manchester United sofort helfen könnte. Real Madrid, was meinst du? Gareth Bale jetzt mit muskulären Problemen? Das ist auch eine krasse Sache, Alter. Also Draxler nicht bei Real Madrid. Also dieses Star-Anschein-Ensemble noch weiter zu verstärken mit einem Julian Draxler, der gegebenenfalls dann auch zwischendurch auf der Bank sitzt, das möchte ich eigentlich gar nicht sehen. Also, ja. Dann würde ich mich eher darüber freuen, dass Julian Draxler wirklich, wie du sagst, zu Manchester United geht, direkt funktioniert und zu einem richtigen Star da wird, so ähnlich wie es Özil im Moment anscheinend direkt bei Arsenal wird. Ja. Arsenal London. Arsenal. Ja, ich glaube, von den genannten Clubs, ja, Barca könnte ich mir fast auch noch vorstellen. Eher als Madrid. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Lionel Messi jetzt verletzt, ne? Neymar. Ja, haben sie ja immer noch Neymar, ne? So, so schlecht ist ja, das ja auch ist, nicht. Das ist, das ist wahr. Neymar dreht da so ein bisschen allein die Strippen. Wir haben die in der Liga gespielt, ich hab's geguckt. Oh Gott, mein Gehirn. Sie haben gewonnen, relativ klar. Oh, ich weiß es nicht mehr, es tut mir leid, Pacho. Jetzt verkraften. Auf jeden Fall hat sich da Messi verletzt und es sah gar nicht so schlimm aus. Er ist noch einfach nach draußen spaziert, sich an den Oberschenkel gepackt und da hat man eigentlich gedacht, ah, okay, das ist irgendwie, was, weiß ich nicht, Muskelfaserriss oder so. Aber es scheint wohl ein bisschen schlimmer zu sein. Tja, auch der ist kein Übermensch, ne? Es ist kein Übermensch, ne? Es ist noch einer von uns. Noch. Auch der kocht nur mit Wasser und scheißt aus dem gleichen Loch. Ja, genau, so ist das. So ist das. So ist das. Ja, Julian Draxler, glaube ich. Kevin Prince Boateng hat gesagt, in seiner Altersklasse der Weltbeste. So, jetzt komme ich aber zum Deutschland-Block bei den Gunners. Fünf Deutsche. Jetzt bist du aber verblüfft, oder? Warum sage ich denn fünf? Warum sagst du denn fünf, Chris? Kannst du alle fünf aufzählen? Nein. Mesut Özil? Ja. Lukas Podolski? Der Mertesacker? Ja, Merte. Lukas Podolski? Poldi, Merte, Özil. Dann dieser, der jetzt getroffen hat. Gnabry, Serge. Und wir haben noch einen bei den bei den Amateuren, hätte ich so gesagt, also bei einer Mannschaft unter den Gunners, der aber jetzt wohl auch langsam, aber sicher bei den Profis mal jetzt ansteht, und zwar Thomas Eisfeld, sein Name, 17-jähriger Deutscher, auf einem Zimmer mit Serge Gnabry. Ach, guck an. Sind BFFs, die beiden, zocken immer FIFA. Es ist sein PlayStation-Buddy. Ich folge jetzt Serge Gnabry übrigens bei Twitter. Ist ein cooler Typ, ja? Cooler Typ. Twittert immer schöne Bilder. Ich frage mich, wer die macht. Vom Trainingsplatz. Weil, ja. Er sollte ja draufstehen, ne? Ja, er steht auch drauf. Also irgendwer macht die Fotos für ihn. Vielleicht ist sie fest installiert, seine Handykamera. Das kann natürlich sein. Nee, fünf Deutsche, also beziehungsweise viereinhalb Deutsche, vier bei den Profis. Einer, der jeden Moment da irgendwie durchbrechen kann. Es ist schon der Wahnsinn. Serge Gnabry mit einem wunderschönen Tor jetzt am letzten Wochenende. Das gegen Swansea, ne? Das ist der Wahnsinn. Guter Mann, dynamisch. Profitiert natürlich absolut davon, dass Theo Walcott verletzt ist auf der rechten Seite. Aber ja, hey, super. Mit Özil, das scheint alles zu funktionieren. Und vor allen Dingen der große, große Nutznießer der Verpflichtung von Mesut Özil scheint Olivier Giroud zu sein. Da im Sturm. Richtig wieder aufblüht jetzt. Ne? Ja, richtig jetzt auf einmal zündet. Und ja, der Herr Arsene Wenger in seinem unglaublich coolen Deutsch hat geschwärmt von Mesut, hat er gesagt, die erste Halbzeit war Weltklasse. Und so gehe ich mit. Hat gesagt, in der zweiten Halbzeit, da war die ganze Mannschaft ein bisschen unkonzentriert, aber ja, Neapel musst du erstmal so wegspielen, ne? 2-0 haben sie gewonnen, glaube ich. Ja. Und das sieht schon sehr, sehr geil aus. Wie beäugst du denn da gerade diese Geschichte mit diesen viereinhalb Deutschen bei Arsenal, sage ich jetzt mal, unwahrscheinlich einem Lars Bender, der da sehr, sehr hoch im Kurs steht bei Arsene Wenger. Wie findest du das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das den englischen Fußball direkt wieder ein bisschen näher bringt, weil man sich natürlich automatisch dafür interessiert, wenn unsere Jungs da spielen und besonders, wenn sie da so erfolgreich spielen. Und das tun sie ja momentan. Sie sind wirklich ausschlaggebender Punkt für die Gunners, da so erfolgreich zu sein. Und wie gesagt, Özil scheint wirklich noch besser zu werden von jetzt auf gleich. Und das ist schon toll zu beobachten. Also gucke ich da auf jeden Fall rein, dadurch, dass ich ja im Gegensatz zu anderen, die an diesem Podcast teilnehmen, noch die Möglichkeit habe, bei Sky reinzugucken. Ricky braucht keinen Sky. Ich weiß. Er ist schon viel weiter als Sky, also. Mhm. Das ist ganz klar. Ja, und auch die Innenverteidigung mit Koscielny und Mertesacker, das funktioniert so auch ganz gut. Hatte zwar eine bisschen merkwürdige Aktion da gegen Swansea, da sah Per Mertesacker ein bisschen ungelenk aus, aber naja, gut, das ist nicht mehr zu ändern, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass man ihn noch irgendwie einschrumpfen kann. Aber hatte einfach, wie gesagt, ein unfassbar geiles Timing und das läuft, Tabellenführer, ja, ich glaube, mehr brauchst du dazu erstmal nicht sagen, ne? 2 Punkte Vorsprung vor Liverpool, ich denke mal, die werden noch ein bisschen weiter hinten reinrutschen, so um die Euroleague, aber ja, die Premier League mit City, United und Chelsea eigentlich die drei Favoriten, die auf Platz 5, 7 und 12 sind, das ist doch, was soll der Wahnsinn, also was da los ist? Ja, das ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Und das, die englische Liga muss ja auch am Ball bleiben, ja, um mit der Bundesliga mitzuhalten. Ne? Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Glaubst du, Arsenal hat Chancen, Meister zu werden? Wenn sie so weitermachen, auf jeden Fall, ja. Ja, ich traue es mich nicht zu sagen, aber es traut sich so, glaube ich, keiner richtig zu sagen, irgendwie bei Arsenal grundsätzlich, aber. Durch sehr, sehr früh in der Saison, 6. Spieltag. Aber wenn man so weiterspielt, dann kann das was werden. Definitiv, ja. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Schön, Jungs, macht er das. Wirklich schön. Wer war jetzt eigentlich die Alte neben Ruud Gullit? Er hat mir nicht zurückgeschrieben. Er hat dir nicht zurückgeschrieben? Nein. Mann, Mann, Mann. Ich weiß es nicht erstmal. Aber sie war heiß, sie war hot. Absolut. Nasig, busig und. Nasig, busig und alles dabei. Die war sogar nahbusig. Ja. Also, das war wirklich das Total Package, was da saß. Woher ja, die dann, kamen? Die haben die blauen Haare sehr gut gefallen, sagst du, ne? Ich mag das gerne. Schwarz mit so Blau rein, das finde ich gut. Mir fiel dieses ausgeschnittene Teil, was sie da anhatte. Also, lecker Mädchen, kann man sagen. Ja, absolut. Aber wer das war, woher die kommt und vor allen Dingen. Warum die da war, das weiß ich leider nicht. Ich hatte ja auch die ganze Zeit den Ton aus, was an der Sache nichts schlechter gemacht hat, aber. Ah, ob die da vielleicht, ob die aus der Schweiz kam? Hast du die mal reden hören? Nee, ich hatte ja wie gesagt den Ton aus. Ach so. Also ist auch meistens die Sprache unterbrochen. Also, ja. Mal gucken, vielleicht trifft die ja nochmal. Da steckt die nochmal auf im Sky-Studio. Ja, sonst laden wir sie zu uns ein ins Studio. Ja, eben. Bitte. Ibrahimovic hat ein Buch geschrieben. Ja, selber? Das glaube ich nicht, dass er es selbst geschrieben hat. Nein, dort schrieb er, dass Guardiola Bullshit in Perfektion in den Pausenansprachen fabriziert. Finde ich persönlich wahnsinnig den Spagat, wenn man in den Pausenansprachen nur Bullshit labert, aber dann dennoch 9 Titel oder 17 Titel in einem Dreivierteljahr holt, gefühlt. 2 Monaten, genau. Ja. Also, man muss sich erst mal vorstellen, dass er noch richtige Ansprachen halten würde. Also, ja, es ist, glaube ich, der übliche PR-Smack-Talk, den man einfach hält, wenn man ein Buch verkaufen will, oder? Ja, man nimmt sich dann den raus, der am meisten halt verkaufen kann, ne? Den Namen. Und ja. Das hat er ja mit Guardiola dann getan. Das ist wahr. Und, Uli Hoeneß hat sich dann nochmal dazu gemeldet und hat gesagt, überall, wo Zlatan Ibrahimovic war, bei jedem Club, da war dann verbrannte Erde oder hat er verbrannte Erde hinterlassen. Und das sehe ich eigentlich genauso. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Zlatan ein unfassbar geiler Spieler ist. Aber der Typ als solches dicht bei mir hinter Mario Balotelli steht. Also ein unglaubliches Arschloch. Muss man einfach so mal stehen lassen, ja. Ja, also das ist einfach Smack-Talk. Er will dein Buch verkaufen so und sagt dann halt in irgendeinem Interview, Guardiola macht das und das und hat ja auch gesagt, dass Guardiola ein Weichei ist und so und ja. Tja. Mein Gott, geht die Welt nicht von unter. Definitiv nicht. Guardiola hat sich, glaube ich, gar nicht dazu geäußert. Das hat er auch nicht nötig. Nö, völlig richtig. Das hat er, glaube ich, auch nicht nötig, so ein Quark. Quatsch mit Soße, sagt man bei uns. Bratensoße. Wann schreibt Maserati Max sein erstes Buch? Während meine Katze gerade hier den Karton vergewaltigt, wie du gerade vielleicht gehört hast. Ja. Sein erstes Buch. Ich glaube, das wird ein Hörbuch. Und schreibt er zusammen mit Guido Knopp. Oh, ja. Und das Buch wird heißen Ich und der Zweite Weltkrieg? Warum mein Auto in Tarnfarben lackiert ist. Ja, wären wir ja beim Thema. Und ich trotzdem nichts mit Krieg zu tun habe. Ist das eher so ein Ratgeber oder nee, das ist schon eine Biografie? Das ist sowohl ein Ratgeber als auch eine Biografie, der natürlich auch komplett in Camouflage gehalten ist. Die Seiten auch? Kann man die denn sehen, die Seiten? Nee, eben nicht. Ach, deswegen ist es ein Hörbuch. Mhm. Ist das jetzt eine MP3 oder muss man das Buch, muss man das Buch nehmen und sich ans Ohr halten und ganz schnell die Seiten durchflattern? Nee, das ist ganz anders. Man muss, um dieses Buch wahrnehmen zu können, erstmal Google Glasses sich besorgen. Ja. Ja. Dann musst du noch eine iWatch haben. Mhm. Ja. Und ein iPhone 9. Und wenn du das dann alles zusammen kombinierst, ja, in den Sack schmeißt, mit einem Iffe einfach einen Gummihammer da draufschlägst, ja, dann bekommst du das neue Buch von Maserati, Max. Boah. Psst. Es kommt erst 2017 raus, also, die ganze Scheiße. Wer verlegt das? Der eine Verlag? Der gleiche Verlag, der auch den Sportalmann daraus Zurück in die Zukunft verlegt hat. Ich dachte, das neue Buch von Maserati Max heißt 1.9 Gigawatt, nicht? Was sagt der? 1.91 Gigawatt, meinst du? Marti! Anstatt Marti Maserati. Ja. Wir fahren auch kein DeLorean mehr, sondern den Maserati als Zeitmaschine. Da freue ich mich schon mal drauf. Machst du dann ein Review davon, ein Audiobuch, wenn du es gelesen hast? Nicht nur, wenn ich es gehört habe, meinst du? Ja. Ja, die Frage ist, ob die Worte, die ich dazu finde, denn überhaupt hörbar sind, weil die werden ja dann auch getarnt sein. Das wird der Wahnsinn. Also, das wird der Wahnsinn. Da freue ich mich schon. Unfassbar. So, Werder Bremen wahrscheinlich an einer Rückholaktion von Kevin De Bruyne interessiert. De Bruyne? De Bruyne. Chelsea möchte ihn wieder verleihen. Wahrscheinlich jetzt schon im Winter. Und ich glaube, Werder Bremen kann sich glücklich schätzen, wenn der da wieder hingeht. Aber ich denke mal, da sind einige Clubs heiß drauf, den zu holen. Ich denke auch, ja. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Aber Werder Bremen, dass sie daran interessiert sind, ist ja nett, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass sie vielleicht eine Chance haben darauf, ihn zurückzunehmen. Selbst bei einem Ausleihgeschäft wird er sich sicher überlegen, zu einem Verein zu gehen, der auch international vertreten ist. Mhm. Das mag sein. Darf aber nicht mehr spielen. Dann geht er halt nach Gladbach. Gut. Ja. Wir tauschen gegen Ari van Lent. Nee, das war ein schlechter Deal. Warte mal ab auf das Ende der Sendung. Wieso? Ja, bei den Tops und Flops, da kommt das auch vor. Ari van Lent? Mhm. Hat er einen neuen Legendenvertrag bei euch bekommen? Sozusagen, ja. Okay, dann gehe ich aber erstmal zum Tippspiel, ja, um die Stimmung bei dir erstmal wieder ein bisschen runterzuholen. Ja. Wobei das ja nicht der Fall ist. Ich werde ja hier vom Schreiberling des Tippspiels kategorisch fertig gemacht. Da wird ein halber Tagessieg von mir einfach immer unter den Tisch fallen gelassen und wird einfach hingestellt, als dass ich wieder irgendwo einen Punkt gepickt hätte, obwohl ich eigentlich einen Extrapunkt verdient hätte, weil ich an dem letzten Ergebnis viel näher dran war mit einem Tor näher als du. Ja. Und aber das ist natürlich so, wenn der Federführende auch noch die Regeln zu dem Tippspiel schreibt, dann kann da nichts mehr werden. Tja, ihr merkt schon, wie der Potscher sich nach Ausreden... Richtig nass! Er stammelt vor sich hin und versucht sich hier das Leben schön zu reden, aber die nackte Wahrheit sieht dann doch ein bisschen anders aus auf Platz 3. Während du das vorliest, hole ich mir mal gerade einen Schnaps. Ja, okay. Auf Platz 3 ist der El Pocho. Bei uns zu lesen auf vierecken2elva.wordpress.com/Tippspiel oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com habe ich dann immer das aktuelle Tippspiel vermuschelt für euch. Übrigens, wenn ihr schon mal da seid, einfach liken. Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen, denn ein Like zeigt uns, dass wir mit diesem Podcast vielleicht den einen oder anderen unterhalten und deswegen machen wir das ja nur, damit ihr ein bisschen Spaß habt, wo auch immer ihr das hört, beim Joggen, im Fitnessstudio, bei der Arbeit, in der Badewanne oder beim Auslaufen. Beim Anschwitzen oder Auslaufen, wenn ihr Bundesliga-Profi seid. Liebe Grüße, Frank. Pocho auf Platz 3 mit insgesamt 68 Punkten, einem kompletten Tagessieg und beim letzten Spieltag biblischen 12 Punkten. Pocho, toll! Ja. Klasse! Toll, hast du verteidigt den dritten. Ja, das habe ich drauf, schon von Anfang an. Eintracht Braunschweig des Tippspiels. Hui, hui, hui, hui, hui, hui. Beleidigen lasse ich mich trotzdem nicht. Bitte? Ich lasse mich doch nicht beleidigen, mich hier als Eintracht Braunschweig des Tippspiels zu beleidigen. Das ist ein Kultverein. Ja, ja. Das ist ein Kultverein, den mag man. So, auf Platz 2 mit 81 Punkten und 3,5 und damit den meisten Tagessiegen ebenfalls extra terrestrisch vielen Punkten aus dem letzten Spieltag. 12 Punkte nämlich, das bin ich. Pocho, wir haben beide 12 Punkte gehabt. 12 Punkte. Mhm. Gleich auf. Head to head. 7 Punkte in Front mit 81 Punkten, 2,5 Tagessiegen und beim letzten Spieltag 10 geholten Punkten. Matthew Black, a.k.a. Ricky, er büßt mehr und mehr Boden ein, auf mich vor allen Dingen. Und ja, das sind einfach nur noch Durchhalteparolen von ihm und also das ist durch. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, dass er noch irgendwie noch einen Trick 17 im Ärmel hat, da noch irgendwie als Sieger aus dem Tippspiel zu gehen, aber na gut. Bin gespannt, wie das ausgeht, ne? Ja, Dito. Und wie findest du eigentlich den Text zu dem Tippspiel? Ich freue mich ja jedes Entschuldigung, ich freue mich ja jedes Mal darüber, das zu lesen. Und wie gesagt, bei diesem Mal ist es einfach unter den Tisch gefallen, dass ich den halben Tagessieg geholt habe. Und das zeigt natürlich auch irgendwie, naja, wie unwichtig ich in diesem Tippspiel geworden bin, denn anscheinend bin ich ja nur Statist und nur ein nettes Beiwerk. Aber um ehrlich zu sein, mache ich das ja nur, um euch in Sicherheit zu wiegen. Ah, wartet ja. Mal ab. Ich wartet ab. Bin sehr gespannt. Den 8. Spieltag. Muss genau 20 Punkte holen und wir, oder beziehungsweise Ricky 0, um gleichzuziehen am nächsten Spieltag. Ich sage ja nicht, dass das am nächsten Spieltag passiert. Ach so, okay. Das wird bis zum Ende der Hinrunde passieren. Dann hast du doch schon, uneinholbar bist du dann schon weg oder wie? Nein, aber ich werde euch auf den Fersen sein. Ach so. Your enemy! Ach so, naja, gut. So, das wäre das Tippspiel. Noch ein bisschen, wie der gute Ricky sagt, Hausmeistertätigkeiten. @4ecken2l war unser Twitter-Account. Dort immer die aktuellen Fußball-News aus der ganzen Welt. Facebook.com/4ecken2l war dort. Wenn ihr schon mal bei Facebook seid, ist der Weg gar nicht so weit. Einfach. Ja, schön, das hast du schön gemacht. Ja, siehst du? Einfach in der Suchzeile 4ecken2l reinschreiben, eure Enter-Taste drücken und dann einfach mit der linken Maustaste auf Gefällt mir klicken. Wir würden uns super darüber freuen und jetzt höre ich gerade, wie meine Freundin kommt. Live. Sandrinchen, hallo. Möchtest du was in der Sendung rein sagen? Ah, geht gleich. Nee. Das war die wilde Weiblichkeit heute in der Sendung, oder? Ja, stimmt. Grüßen wir auch direkt nochmal Esther, unseren weiblichen Premium-Fan. Ja, der 4ecken2l und MMA-Radio-Power-Fan Esther. Ja, wenn ihr auf Facebook seid, wie gesagt, einfach uns liken, da würden wir uns sehr drüber freuen. Unsere noch Hauptanlaufstelle 4ecken2l.wordpress.com könnt ihr auch nochmal ansurfen. Dort könnt ihr euch das Tippspiel nochmal reinpfeifen. Könnt in unserem Shop, den haben wir lange nicht mehr erwähnt, oder? Wenn man es nicht nötig hat, erwähnt man es ja nicht. Ne? Das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, ich habe noch gar nicht, Yogi, ich warte auf deinen Anruf, Kinder-T-Shirt erwähnt. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Für 12,90 Euro könnt ihr für euren Jüngsten, für den Junior, könnt ihr euch ein T-Shirt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 verschiedenen Farben. Eigentlich 10. Aber wenn ihr das Weiße wählt, kann man die Schrift nicht mehr lesen. Deswegen könnt ihr euch für 12,90 Euro dieses Power-T-Shirt bestellen. Es ist einfach das coolste T-Shirt, was man seinem Jüngsten überhaupt anziehen kann. Dann natürlich das Hashtag Spielerfrau-T-Shirt, bei dem die Schrift im Dunkeln leuchtet. Also, bling, bling. Mehr geht einfach nicht. Und das für nur 16,90 Euro. Ich jetzt als iPhone 5S-Besitzer werde mir natürlich jetzt sofort für 13,90 Euro. Ist übrigens günstiger als meine Case, die ich mir jetzt geholt habe. Könnt ihr euch ein 4 iPhone 5, was natürlich auch fürs 5S geht, 4x12er Case im coolen 4x12er Design shoppen. Und wenn ihr tatsächlich so freaky drauf seid und Android-User seid, Samsung Galaxy S4 Case, auch bei uns im Shop, dann lassen wir uns natürlich nicht lumpen. Pocho, gibt es sonst noch irgendwas zu pluggen, bevor wir zu den Tops und Flops dieser Sendung kommen? Ja, unseren Twitter-Account hast du schon erwähnt, @4ecken2elver. Da findet ihr auch zu uns, wenn da was geht. Ansonsten, ja. Nö. Ja. Sonst nicht, ne? Würde ich sagen, kommen wir zu den Tops und Flops. Ich frage mal gleich, wenn Sandra wieder aus dem Ostflügel wiedergekommen ist, frage ich sie mal, was ihre Tops und Flops vom letzten Spieltag waren. Aber du kannst ja einfach durch die Gegensprechanlage sie mal fragen. Kommst du mal bitte kurz, ich möchte dich mal kurz fragen, was deine Tops und Flops des letzten Fußballspieltags waren. Bundesliga im besten Falle. Wir sind noch hier drauf. Doch, sag mal ruhig. Sag doch mal ruhig. Was war dein Top? Top? Hatte ich nicht. Und dein Flop? 96 hat verloren. 96 hat verloren. Das war natürlich kacke, ne? Ja. Aber ja? Vielleicht doch ein kleiner Top. Oh. Ja. 96. Vierter. Immer noch Vierter. Immer noch Vierter. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Da siehst du, das ist profundes Wissen hier. Ja, da macht sie die Faust. Die Bäckerfaust. So, wolltest du jetzt was? Kann ich dir noch irgendwie was helfen? Ich bin da. Du bist da, ja. Ich schleppe jetzt meine Sachen. Was machst du? Na gut. 10 Minuten, höchstens. Ich hab dir übrigens, naja gut, erzähl ich dir nachher. Pocho, kommen wir zu unseren Tops und Flops nach diesem etwas verstörenden Segment dieses Podcasts. Wer fängt an? Wer macht sein erstes Top oder Flop? Ich fange an. Du fängst an, okay. Ja, ich habe das ja eben schon ein bisschen gespoilert. Für mich ist der Top diese Woche Ari van Lent. Denn Ari van Lent ist der neue Trainer von Borussias U19. Boah. Und beerbt damit Horst Steffen, der als Cheftrainer zu den Stuttgarter Kickers geht. Und für mich ist das toll, weil Ari van Lent für mich immer noch so eine absolute Kultfigur bei Borussia war und ist. Und der Junge ist halt nach Hause gekommen. Ja, he's coming home. Und darüber freue ich mich sehr. Und darum ist das für mich diese Woche der Top. Denn Ari van Lent, the rain wash away from the pain of yesterday. I'm coming home. Coming home. Schön, Ari van Lent featuring P. Diddy. I'm coming home. Gleich nach Ronan Keating und Life is a Rollercoaster. Nicht schön. Ari van Lent ist ein Original. Ja, yeah, ja. Yeah. Finde ich gut. Was war das? Ist dein Flop oder Top? Mein Top. Achso, mein Flop, da bin ich natürlich Querdenker. GTA Online. Beziehungsweise, man sagt, es gäbe GTA Online, aber gespielt hat es noch wirklich keiner. Noch nicht so wirklich. Mit der Aussage von Rockstar, mit so viel Andrang konnte man dann wirklich nicht rechnen. Nee, nur wirklich nicht. Also, ich hätte es. Wir erzählen nachher noch, dass Silvester am 31. Dezember ist, wenn das so weitergeht. Wenn ich Rockstar gewesen wäre, also hätte ich es so gemacht, irgendwie, auch wenn es ein bisschen shitty ist, so den ersten Tag oder weiß ich nicht, am ersten hätte ich es in Nordamerika freigeschaltet, weißt du? So, dann könnt ihr erstmal zocken und von mir aus dann 3 Tage oder was weiß ich, am 3., 4. oder 5. irgendwann so, dann wird Europa zugeschaltet, so weißt du, dass das erste Bottleneck weg ist, weißt du, so dass der erste Andrang ein bisschen verschütt gegangen ist, aber dass man komplett weltweit jetzt eine Fantastilliarden Menschen geht, der online zocken wollen, das hätte man fast mit rechnen können. Also, ich hätte es so gemacht, Na, jetzt erstmal Nordamerika, wir kommen, zockt die erstmal 3 Tage. Dann sind die ersten erstmal raussortiert, die vielleicht nicht, die es nicht so geil finden oder die nicht so unbedingt Bock drauf haben. Und dass es jeder am ersten Tag ausprobieren will, das ist ja völlig klar. Und ja. Genau. Also deswegen geht ja online Rockstar North bekommt von mir den Flop der Woche. Schön. Mhm. Mein Flop der Woche. Hitlergruß, Polizei nimmt Milan-Fans fest. Ja, ja, ja. Das könnte man auch auf jeden Fall dazu aufnehmen. Aber mein Flop der Woche Premium ist diese Woche. So würde ich sagen. Bitte? Premium-Flop der Woche. Ja, genau. Der Flop 2000 sozusagen. Aber mein Flop der Woche ist diese Woche Jermaine Jones. Wie heißt der? Jermaine Jones. Jermaine. Jermaine. Also Jeremy Jones? Jeremiah. Jermaine. Der Jones von Schalke, das ist mein Flop der Woche. Und zwar nicht durch die Aktion, dass er suspendiert worden ist auf Schalke, sondern dass er danach angekündigt hat, sich operieren zu lassen, aber dann doch wieder zurückgerudert ist. Ja. Und sich jetzt nicht operieren lässt. Das war ich bin der Meinung, wenn man Eier zeigt, dann soll man das auch durchziehen. Ich bin der Meinung, ah, okay, ihr wollt mich suspendieren, ja, dann mache ich halt diese OP oder diese Surgery, genau, die ich schon längst machen wollte. So. Aber ich denke mal, dass der hat großartig nichts. Nee, natürlich nicht. Aber das ganze Verhalten, was damit zusammenhängt, ist für mich ein totaler Flop, weil das ist ein klein Mädchenverhalten und das hat bei einem Typen, der sich als so ein wirklich Bad Guy darstellt, überhaupt nichts zu suchen. Nee. Und das geht nicht. Flop der Woche. Das geht nicht. Das zu, toll, Bacho. Ein ehrenvoller, toller Flop der Woche. Warum habe ich denn jetzt eigentlich mal einen Flop als erstes gesagt? Das weiß ich nicht. Gut, dann mache ich jetzt meinen Top der Woche. Und zwar ist das eine Organisation, die ich vor 25 Jahren ins Leben gerufen habe. Und zwar ist das Free the Arctic. Gazprom, ihr Schweine. Die Greenpeace sind natürlich bei mir auf als Top der Woche nominiert. Ja. Also sie haben von mir das Foto bekommen. Recall, Greenpeace. Toll, finde ich gut. Beim Basel-Schalke-Spiel einfach mal sich abzuseilen und da so ein Banner hinzuballern. Da denkt man sich natürlich, sind die Basler völlig irre, dass sie da irgendwie das nicht abchecken. Aber fand ich eine geile Aktion. Kann man mal so machen, ja. Sehr spaßig auf jeden Fall. Ja, fand ich absolut. Friese Arktik. Yes. Das musst du auch kurz den Daumen in die Kamera halten. Habe ich schon. Ja. Yes, Friese Arctic. Was stand auf dem Banner? Don't foul the Arctics. Gazprom ist doof, stand da drauf. Daumen hoch aber. Man muss immer Daumen hoch machen, Pocho. Ja, Daumen hoch. Ich bin noch nicht bei Facebook. Ich kenne das ja gar nicht mit dem Daumen hoch. Ja, das ist ja auch menschliches. Daumen hoch, Pocho. Ja, habe ich. Gut. So, hätten wir das auch? Immer noch. Das ist richtig so. Dann war durch. Den Krampfendaumen. Dann sind wir durch, Pacho. Haben wir's. Übrigens, wenn ihr das Video nochmal sehen wollt von der Aktion von Greenpeace, könnt ihr auf facebook.com/Firken zu Elber euch dieses Spektakel natürlich in Videoform nochmal angucken. Ja, wir haben es nämlich auf unserer Page. Exklusiv. Fast exklusiv. Wie der Konsol.at-Podcast. Fast live. Fast ja. Live. Fast. Der Hof sagt das jetzt auch mal. Fast live. Ja. Fast live. Fast live. Fast exklusiv. Fast uncut. Live. Director's Cut. Und fast uncut. Fast der beste Podcast der Welt. Es ist schon eine Aussage, aber die auch vieles revidiert. Ne? Fast. Die zeigt ja auch die Bescheidenheit. Ja, das stimmt. Ne? Also zeigt aber auch, was man gerne wäre, ohne es zu sein. Und es nie werden wird. Das. Ja, Boccio. Wir werden uns dann höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder zusammenfinden im 4x12er Power Studio. Wann? Wann weiß ich noch nicht so genau. Ich wollte aber noch sagen, dass unten in der Eingangshalle der Getränkeautomat kaputt ist. Was? Ah, da musst du bestimmt Walter nochmal seine Knarre rausholen. Ja. Du meinst aus dem Kohleautomaten unten aus der Genau, richtig, also. Ja. Ja, da wollte Walter sich eigentlich drum kümmern. Verdammt. Ich glaube, wir spoilern jetzt nicht das Ende. von Breaking Bad. Das ist scheiße. Ist scheiße. Aber sollte man gesehen haben. Tolle Aktion. Ne? Tolle Aktion. Tolle Aktion. Was man alles mit so einem Fahrrad, wie heißt denn das? Fahrrad. Kette? Ja, mit so einem, Pedalen. Pedalsystem. Und einem M16-Gewehr alles veranstalten kann, das finde ich schon super. Ja. Finde ich schon gut. Ja, Pacho. Also ich glaube, im Großen und Ganzen, Ricky haben wir angerufen, das war mir wichtig, dass wir da nochmal eine profunde Meinung reinholen, was da gerade in Stuttgart alles so schief läuft, warum es so gut läuft. Das Update aus Stuttgart. Eigentlich. Ja, das Weekly Update haben wir uns geholt. Das Weekly oder das Ricky Update? Weekly. Ricky Leaks. Nee. Ricky Leaks. Erneut instant was Großartiges kreiert. Ricky Leaks. Ja. Das, Boccio, ich muss jetzt schnell auflegen hier. Du musst dann schnell copyrighten. Ich muss das jetzt schnell einreichen. Ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch mit dir natürlich, Boccio. Bester Mensch der Welt. Aber erst nach Tobi. Ja, aber du bist definitiv ein viel besserer Mensch als Hitler. Ich bedanke mich. Bis dann. Du sagst Tschüss. Ich sag Tschüss. Bye, bye. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind wir immer noch in einer Aufnahmesituation. Das darf ja nicht wahr sein. Ich habe mich vertan. Jetzt müssen wir das alles nochmal sagen mit dem Tschüss. Tschüss. Wiedersehen.